Neue Ausgabe des Filmexe Podcasts. Wir sind endlich dazu gekommen und. Wir sind endlich dazu gekommen, ja, das ist korrekt. Und widmen uns einem Thema, was wir schon vor langer Zeit angekündigt haben. Nach Der Herr der Ringe soll folgen eine Komplettbesprechung der Hobbit-Trilogie mit all seinen guten und schlechten Facetten. Ja, und das sind wieder nur wir beide. Ja. Ne, kann man ja nochmal sagen. Genau, hat ein bisschen gedauert, aber endlich sind wir hier. Und ich würde sagen, lass uns das wie bei Herr der Ringe machen und lass uns 1 bis 3 durchreden. Ja. Und ich kann ja ungefähr, also ich muss ja nicht sagen, wo der erste anfängt. Aber der zweite hört quasi genau auf nach der Auseinandersetzung mit Azog bei den Tannen, wo sie ihn mit Feuer wegschicken und dann die Aala kommen und sie retten und sie auf dem Felsvorsprung Aala landen. Mhm. Und Thorin sich bei Bilbo entschuldigt, ja, und dass er doch Mut hat und so weiter. Und dann sieht man... Da endet der erste. Dann sieht man die Drossel zum Bergfliegen anklopfen und Smaug macht das Auge auf. Und dann genau. Das ist der gesamte erste Film, ja, bis dahin geht's. Ja. So. Wollen wir vielleicht erstmal sagen, wie unsere Erwartungen waren, bevor dieser Film rauskam? Mhm. Meine Erwartungen waren... Als der Film dann wirklich rauskam, waren sie nicht mehr so hoch. Jahre vorher waren sie sehr hoch, weil ich da immer noch das Bild von Herr der Ringe hatte und habe gedacht, es gibt diese tolle Vorlage und die kann eigentlich nur genauso gut werden. Hm. Wenn Peter Jackson das macht, da vergeht nicht so viel Zeit. Sie können teilweise den Cast übernehmen für bestimmte Szenen. Ja. Was soll da schief gehen? Hm. So, als es dann, wie lange hat es gedauert? 10 Jahre? Naja, Herr der Ringe 3 war 2003, Hobbit war 2012, 9 Jahre. Ja, genau, 9 Jahre. Als es dann so in die finale Endfertigung ging, da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mit Martin Freeman war ich auch mir anfangs nicht sicher. Ich habe gedacht, ja, der ist schon gut. Ich weiß nicht, hat er da schon in Sherlock mitgespielt? Ja, klar. Ja, genau, kannte ich ihn von Sherlock. Fand ihn jetzt aber auch nicht vorhin eine Fehlbesetzung und bin da eigentlich recht unvoreingenommen einfach reingegangen. Ja. Glaube ich. So genau bin ich mir aber auch nicht mehr sicher. Wie war deine Erwartungshaltung? Bei mir war es so astronomisch hoch. Ich weiß, also für mich, meinte ich ja auch schon bei dem letzten Podcast, für mich gibt es nichts Besseres, Schöneres als halt Herr der Ringe und als dann klar war, dass der Hobbit halt kommt. Mhm. Und diese ganzen Produktionsblogs gab, keine Ahnung, ob du die alle angesehen hast, aber die habe ich mir alle angeguckt. Die hat der Peter Jackson immer auf Facebook veröffentlicht, so 10 bis 15 Minuten lange Dinger. Mache ich immer absichtlich und nicht. Was halt für Filmemacher wie mich richtig Gold ist, weil du einfach lernst. Ja, einfach. Klar. Und dann kam der erste Trailer raus und ich weiß so genau, ich habe gelesen, dass der über Nacht kommt und es war Oberstufenphase und ich hatte am nächsten Tag eine Mathe-Klausur in der ersten Stunde. Und ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich wusste, dann müsste er online sein. Bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Und der erste Trailer vom Hobbit and Unexpected Journey war der, wo das Lied gesungen wird. Ach so, das ist Zwergenlied, natürlich. Misty Mountains. Und ich hatte eine Gänsehaut. Ja. Ohne Mist, die hättest du. Das hatte ich auch. Also, die war größer als ich selbst. Das war, und ich dachte, und es war halt dieses Lied und diese Atmosphäre hat einfach irgendwie gestimmt. Und dann kamen diese epochalen Bilder und du hast Galadriel gesehen und du hast am Ende kam halt Gollum nochmal rein. Da war, ich kriege jetzt gerne, wenn ich dran denke. Da war komplett vorbei bei mir. Also, das hat mich komplett weggeflasht und ich war, oh Gott, letztens muss ich noch ein halbes Jahr warten und das halte ich nicht aus und keine Ahnung was. Und dann kam der zweite Trailer, der ein bisschen mehr auf Komik getrimmt war, tatsächlich. Und da war ich dann erst so, das war der erste Dämpfer. Das war der allererste Dämpfer. Und wobei ich aber sagen muss, dass auch da es immer noch Dinge gab, die mich doch sehr, sehr begeistert haben. Vor allem Thorin hat mich in dem Trailer eigentlich sehr, sehr begeistert. Da gibt es auch irgendwie diese Stelle, wo er sagt, Courage, Honor, irgendwie... wie sowas und er kann nicht nach mehr fragen als das und so weiter und dann sieht man diesen einen Schuss, wo er vor halt Azog so langsam rise und man sieht ihn so untersichtig und so weiter. Wenn du den Trailer nachher anguckst, wirst du es sehen. Und das war alles super toll und dann kam der Film, so, und dann kamen die ersten Kritiken rein, dann war es offensichtlich, dass es nicht so gut ist, wie es sein soll. Es auf gar keinen Fall schlecht ist, aber es nicht so gut ist, wie es halt sein soll. Und da war ich schon, da habe ich mich schon so auf eine Katastrophe eingestellt. Und als ich den Film gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, dass echt der erste Hobbit mein Lieblingsteil vom Hobbit ist. Ja, meiner auch. Das ist, also ich hatte dann ab und an mal irgendwie gekämpft, auch mit dem zweiten Hobbit, ob nicht der mein Lieblingshobbit ist. Aber ich muss sagen, der erste, also der, um das mal klarzustellen, der dritte Hobbit ist definitiv der schlechteste. Okay. Ich finde den so cheesy und der ist so. Das stimmt. Der ist so lächerlich teilweise bei ein paar Stellen, wo du einfach sagst, ja. da hat Peter Jackson einfach seinen Grip verloren. Da war irgendwie. Es gibt ja auch das Videomaterial vom Bonusmaterial, wo er da sitzt und er einfach nicht mehr weiß. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wo sie ganz offen halt zeigen, dass er gar nicht mehr wusste, was er tut, weil er nicht die Zeit hatte, weil das Riesenproblem war ja, dass Guillermo del Toro erst die ganze Hobbit-Trilogie machen sollte und dann abgesprungen ist. Aber die 2 Jahre Vorbereitung, die Guillermo bis dahin hatte, die hätte Peter Jackson nicht einfach übernommen, sondern er hat ja seine eigene Fassung davon gemacht. Aber ihm wurden diese 2 Jahre ja nicht nochmal gegeben. Er hatte dann nur 1,5. Und Guillermo sollte 3,5 haben. Und er musste es in 40% der Gesamtzeit, musste er es halt irgendwie machen. Hat er nicht trotzdem an dem Entwurf von einigen Kreaturen mitgewirkt, trotzdem noch, Guillermo del Toro? Ja, teilweise. Also ich weiß ganz genau, aber beim dritten ist er ich glaub, da auch... Ich glaube, beim dritten hat er, habe ich mal gelesen, hat er mitgewirkt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er bei Teil 1 und 2 als Konsultant gelistet ist in den Credits. Ich weiß nicht, ob es beim dritten ist, beim ersten und zweiten ist er es auf jeden Fall. Und jedenfalls, was Herr der Ringe auch so gut gemacht hat, war, die haben so viel vorgeplant und so viel, ne, dass sie es einfach machen konnten. Und dass sie immer nicht so viel nachdenken mussten. Und teilweise gab es halt denn bei dem dritten Hobbit-Tage, meinte Peter Jackson selber, wo er an das Set kam und er gar nicht wusste, was sie überhaupt drehen. Also er kam hin und er hatte keinen Schimmer von gar nichts. Und ich glaube, das hat den dritten halt kaputt gemacht an sich. Was ich aber eigentlich sagen wollte, für mich ist der zweite Hobbit ganz, ganz unvoreingenommen irgendwie gesehen, genauso gut wie der erste. Aber der erste trägt noch am meisten diese Herr-der-Ringe-Atmosphäre mit. Und deswegen ist er für mich einfach ein Ticken besser. An sich ist der zweite eigentlich genauso gut, aber der trägt nicht so sehr diese Herr-der-Ringe-Atmosphäre. Und das war nämlich immer so irgendwie das Schöne, wenn als ich im Kino war zu dem allerersten Hobbit und dann sind immer so 10, 15 Minuten irgendwie ins Lande gegangen, wo die Herr-der-Ringe-Atmosphäre nicht da war und dann kommt immer so ein kleines Aufschimmern irgendwie von dem Ganzen, wo man sich dann immer denkt, ah ja, da ist es. Und da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn es wieder da war und ich glaube, ich kann fast jedes einzelne Szene droppen, wo diese Atmosphäre da war, also wo sie das Lied singen das erste Mal, wo sie halt losreiten mit Bilbo und dann kommt dieser Gandalf-Monolog irgendwie, wo er sagt, ja, die Welt liegt vor dir und so weiter und so fort. Und wo Bilbo das erste Mal mutig wird quasi, also sprich, wo Thorin am Boden liegt, von Azog niedergeschlagen und Azog steht halt über ihn und will ihn halt töten. Und keiner von den Zwergen macht irgendwas, sondern der kleine Bilbo springt hin und schützt ihn halt. Und dann kommt dieses geniale Zwergen-Thema, was ja das Mist die Mountains-Lied ist, nur halt instrumental. Ne? Und wo sie bei den sind das Goblins, sind das Orks? Ich glaube, es sind Goblins. Ja, wo sie bei den Goblins sind und eigentlich sind sie ganz kurz davor, irgendwie alle zu sterben. Und dann kommt halt Gandalf und alle liegen auf dem Boden und dann sagt er doch, zieht eure Waffen, kämpft. Und dann kämpfen sie endlich los und dann bist du so, oh ja, Mann, endlich, da ist es. Herr der Ringe-Kämpfe. Das hat mich alles immer... Dieses Ganze in den Bergen, war das im ersten Teil? Auch mit diesem großen... Ja, ja. Auch mit Gollum und so weiter. Mit dem König da, diesem Hochkönig. Genau. Okay. Das war schick. Das war eins der Highlights, finde ich. Ansonsten viele dieser Stellen und auch, was du jetzt angesprochen hast, die letzte, wo er dann seinen Mut beweist und die Zwerge alle nichts machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Weiß ich nicht mehr, ob ich das so toll fand. Echt? Ja, ich habe es jetzt aber auch nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber so diese Sachen wie bewusst, dass die Zwerge nicht eingreifen, warum sollten sie nicht eingreifen? Nur um diesen Helden quasi irgendwie zu etablieren oder einzuführen oder Bilbo. Mhm. Es wirkte mir immer an vielen Stellen zu konstruiert und ein bisschen zu unrealistisch für diese Setting. Das hat mich ganz oft gestört und da habe ich dann immer drüber nachgedacht, ob es daran lag, dass man einfach schon älter war, dass man die Filme und mehr Filme gesehen hat als damals, als man Herr der Ringe gesehen hat. Da war es so einer der ersten, nicht der ersten Filme, aber doch, da hatte man vielleicht vorher, weiß ich nicht, 30 Filme gesehen oder 20. Vom Hobbit hatte man wahrscheinlich 500 gesehen. Ob man da anders die Sachen wahrgenommen hat und deswegen der abgewertet wurde oder... Ja, das kann ich halt nicht so beurteilen. Und ob ich jetzt den Hobbit eher gesehen habe, wie Leute, die erst später Herr der Ringe gesehen haben. Nee, also ganz ehrlich, das ist es nicht. Also ich glaube nämlich auch nicht. Das ist es nicht. Das ist also, bei dem Hobbit sind einfach eine Menge Sachen schiefgelaufen, die nicht hätten schieflaufen sollen. Und da hat man sich einfach drin irgendwie, da haben sie sich verzockt. Das ist einfach eine Tatsache. Also, wie gesagt, man muss auch mal ganz klar statementmäßig sagen, die Hobbit-Filme sind keine schlechten Filme. Sind sie nicht. So, sie sind weit davon entfernt, schlechte Filme zu sein. Das ist ja alles Meckern auf einem relativ hohen Niveau. So. Und also, sie sind nicht großartig, aber sie sind keine schlechten Filme. Nö, sind sie nicht. Oder? Nö. Das ist schon alles richtig, ja. Was, denke ich mal, ein sehr großes Problem ist, ist das, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie erwähnt habe, und ich glaube, das ist halt echt so, und Film, und das wissen wir alle, also alle, die Film lieben, wissen das, Film ist eine Teamarbeit, das ist ein Team-Effort, Punkt, aus, Ende, da sind hunderte Menschen drin beteiligt. Herr der Ringe war so unfassbar großartig, weil dieses Team von, das halt in dem ganzen Herr der Ringe steckte, hatte, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 26. Es ist so jung. Die waren alle jung, bis zum geht nicht mehr. Und vor allem Peter Jackson war damals ein kleiner Typ. Also, der hatte da auch schon großartige Filme gemacht, aber das war trotzdem ein kleiner Typ an sich. Und da hat man sich getraut, sich einfach hinzustellen und irgendwie zu sagen, ey, vielleicht ist die Idee nicht so gut. Was hältst du davon? Und dann hat das gemacht so. Und genauso wie halt irgendwie George, hier, Martin. Lukas, sorry. 77, als er Star Wars gemacht hat, noch ein absoluter Nichts war. Und da hat auch jeder noch gesagt, hey, was hältst du davon? Und so ist die Ur-Star Wars-Trilogie entstanden, die auf ewig die Zeiten überdauert hat. Und denn, wenn der große, zum Ritter geschlagene Filmgigant Peter Jackson nochmal alle zusammentrommelt und sagt, wir machen jetzt den Hobbit, denkst du, irgendwer stellt sich dahin und sagt noch, hey, vielleicht ist es nicht so gut, den Typen mit seinem Fettbauch 10 Goblins da umbringen zu lassen. Ja. Das macht niemand mehr. Natürlich, also ich würde ich vor Peter Jackson jetzt stehen, würde ich auch nicht sagen, hey Peter, vielleicht ist das keine gute Idee. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Grund, wieso die Star Wars Prequels nicht so geworden sind, wie sie hätten werden sollen und wieso die Hobbit Prequels quasi nicht so geworden sind, wie sie hätten werden sollen. Und was für mich noch ein ganz riesiger Punkt ist, was einfach Herr der Ringe für mich immer großartig gemacht hat, war, du hast die Welt abgekauft. Wenn ich heute noch Herr der Ringe gucke, denke ich nie, das ist in Neuseeland gedreht und soll Mittelerde sein. Ich denke immer, diese Welt existiert irgendwo, sie sind dahin und da haben sie gedreht, das ist irgendwie Mittelerde. Es muss ein Land auf unserer Welt existieren und das heißt fucking Mittelerde, sorry. Es tut mir leid. Alles gut. Und das hat das für mich immer so toll gemacht. Und das hatte ich beim Hobbit nicht. Nie. Nicht einmal. Ja, weil es war alles digital over the top. Ja. Es war alles künstlich. Ja. Du hast nirgendwo mehr Leben drin gespürt. Nirgendwo. Und also sie mussten ein paar Sachen. Irgendwie ging einfach nicht mehr. Also ich habe es mal gelesen. Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln. Kann sein, dass es auch Blödsinn ist, aber für mich gibt es zumindest Sinn. Solche Sachen wie irgendwie Bruchtal, große Totalen durch irgendwelche Minen und so weiter. Das waren ja in der Herr der Ringe-Trilogie alles Miniaturen. Was ging, weil du nur zwei zwei Ebenen hattest. Mhm. Ne? Du hattest nicht die Tiefe. Und Herr der Ringe wurde ja in 3D gedreht. Und die Tiefe verrät die gottverdammte Miniatur. Mhm. Weshalb du sie dann erkennst und siehst, dass es nur eine, dass nur eine Miniatur ist. Mhm. Und deswegen konnten sie Miniaturen nicht mehr verwenden in dem Hobbit. Und deswegen ist da so viel mehr CGI. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Grund dafür, wieso halt Hintergrund, dies, das und alles auch einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Denn der weitere Punkt dazu, sorry für den langen Monolog jetzt. Nö, das ist schon okay. Der andere Punkt, also ich glaube, das war einfach so, also das ging halt anscheinend nicht anders. Wahrscheinlich wird es irgendwann gehen, man wird wahrscheinlich irgendwann einen Weg rausfinden, aber da ging es halt einfach noch nicht. Damit bin ich auch okay und ich fand das 3D bei dem Hobbit auch sehr, sehr gut. Also ich habe schon viele Filme mit 3D gesehen, wo es mich aufgeregt hat, aber da fand ich es wirklich gut, weil es ja auch mit 3D gedreht wurde. Soll nicht heißen, man kann es nicht gut in 3D nachbearbeiten, aber das war sehr schön in 3D gedreht, kann man nichts anderes sagen. Aber der Film hat auch so einen digitalen Look. Das war ja unfassbar. Das sah, der sah so geleckt aus. Das auch ist einfach unschön. Und auch die Farbwahl war ja manchmal einfach von zu, die ganzen Farben zu viel, so zu voll Sättigung. Kontrast rein. Ja, und ja, guck dir mal die ganzen Highlights an in den ganzen Film. Die ganzen, wo irgendwie so ein ganz kleiner Lichtspot ist und es ist hell bis zum geht nicht mehr. Es ist so übertrieben. Ja, genau. Und ich glaube, Peter Jackson war einfach da, hatte diesmal das dreifache Budget, hat irgendwie 850 Millionen gehabt für eine ganze Trilogie. Und hatte einfach eine riesige Spielwiese vor sich und keiner hat ihm mehr gesagt, mach das vielleicht nicht. Er konnte einfach wupp machen. Genau, vorher hatten sie ihre Station beim Herr der Ringe, finde ich eher, wo sie durchgelaufen sind, ne? Oder so. Man hatte immer diesen klaren Weg, fand ich. Und den sie gehen, ne? Genau, und da war wirklich alles on top ausgearbeitet. Ja. Und hier war halt, war es halt so schwammig, ne? Ja. So offen. Und kann ich mir gut vorstellen, dass es daherkommt. Und jetzt weiß man, ich kenne die die Autoren jetzt beim Hobbit nicht. Und waren die gleichen. Waren genau die gleichen. Weil das finde ich erstaunlich. Tatsächlich. Ja? Ja, das, also zumindest, dass sie dann so eine starke Humorebene da einbauen im Hobbit. Ja, der Hobbit hat aber auch eine Menge Humor eigentlich. Ja, gut. Mehr als Herr der Ringe auf jeden Fall, ja. Aber es war so plumper Humor. Wobei ich aber sagen muss, dass ich eigentlich rein von den Dialogen her ich den Hobbit gar nicht so schlecht finde. Der hat viele gute Augenblicke, was nur die Dialoge gibt, nicht das Pacing. Nur ja, die trotzdem, Dialoge. Trotzdem. Es gibt aber auch ganz viele furchtbare Dialoge, wo ich... Zwischen den Zwergen größtenteils. Und zwischen Bilbo und wenn er immer dahin kommt zum fünften Mal und so seine Rede hält, von wegen, ich bin halt nur der und der und der und dann irgendwie sich erklärt und... Ich finde aber ganz ehrlich... Das fand ich alles furchtbar. Ich finde, Martin Freeman... Ja. Wertet den Hobbit so unfassbar auf. Ich finde, jedes Mal, wenn der Mann im Bild ist, wird der Film automatisch um 2 Punkte besser. Und sobald er nicht mehr im Bild ist, wird der Film sofort um 2 Punkte schlechter. Mm. Ja, ich finde ihn auch gut, aber nicht irgendwie nicht als Hauptperson über drei Filme hinweg. Mit dieser Art, diesem dann wieder umdrehen und dann das Ganze nochmal... Er spielt ja eigentlich immer gleich. Also ja, genau. Seine ganze Mimik und seine ganze Körpersprache ist ja immer dieselbe. Genau, und die hat mich gestört irgendwann. Ja? Ja. Okay, na gut. Also ich kann mir einfach vorstellen, wenn es jemand anders gewesen wäre, dass der auch was reingebracht hätte, was gut absolut gewesen wäre. Ich meine, dass das Pacing der Filme sehr, sehr langsam ist, ist halt dem einfach irgendwie geschuldet, dass der Hobbit halt keine drei Filme Buch ist ja klar. Ich meine, ich bin eigentlich immer irgendwie der Meinung, dass dieses weitere Einbauen, ne, von diesen anderen Stories, die haben es ja nicht irgendwie erfunden, sondern steht ja in den gottverdammten Anhängen drin. Und es findet ja auch statt, genau während der Hobbit stattfindet. Also ich fand es eigentlich immer eigentlich gut, dass sie das gemacht haben und fand es auch, weil es näher an halt irgendwie Herr der Ringe rangebracht hat und es ist näher zu diesem Sechs-Filme-Ding irgendwie gemacht hat, weil er ja letztendlich die Schlacht der Fünf Heere auch eigentlich der erste entscheidende Meilenstein ist, wenn es halt um irgendwie Sauron geht und so weiter. Das ist ja eigentlich wichtig. Ja. Deswegen fand ich es eigentlich immer gut, dass sie es irgendwie gemacht haben. Es gibt aber auch, keine Ahnung, ob du es jemals gesehen hast, wenn nicht, dann gebe ich dir das mal. Es gibt sehr viele Fan-Edits von der Hobbit-Trilogie, wo sie einfach die gesamten Anhänge-Sachen rausgeschnitten haben, dann noch ein bisschen was irgendwie gekürzt haben und daraus einen Film gemacht haben. Ah. Und die sind grandios. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es gibt eine Fassung, die habe ich zu Hause. Ich glaube, die dauert 3 Stunden 35 mit halt Abspann insgesamt. Also wirklich einfach ein langer Drücker des Königs ungefähr. Mhm. Und das ist alles, von Anfang bis Ende. Sie haben die ganze Gandalf-Sidequest rausgenommen, Legolas, so gut wie es geht, rausgenommen, Tauriel rausgenommen. Und es war wirklich, es war ein verdammt guter Film. Mhm. Also es war richtig krass. Mhm. Da dachte ich auch so, wow. Und irgendwie diese ganze Fässer-Sache, wo sie halt fliehen und so weiter, halt wirklich einfach alle unnötigen Spielereien irgendwie rausgenommen. Ja. Und es ist wirklich ein cooles Gesamtpaket. Ja, der Film ist dann auch nicht atemberaubend oder sowas, aber es ist wirklich cool. Also das kann man sich echt mal angucken. Mhm. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich gut, ja. Und ich fand aber, wie gesagt, bei dem ersten Hobbit noch, gab es schon sehr viele Augenblicke, wo es mich doch sehr gefreut hat irgendwie. Und die Szene mit Gollum ist einfach großartig. Die ganzen 10 Minuten, die sind so super. Ja, hilf mir nochmal. Na, Bilbo ist ja mit den Zwergen fällt in den Berg rein zu den Goblins. Goblins ziehen ihn weg. Ein Goblin greift der Bilbo an, natürlich. Dann fällt er runter. Die berühmte, und dann hat er doch das ganze. Die berühmte Stelle aus dem Buch, ja, natürlich. Genau. Natürlich, und das war grandios. Ja, ja. Und zwar war das wegen Andy Circus. Grandios. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, an die Szene. Stimmt. Die war so grandios. Die war so gut. Die war komplett Herr der Ringe-Feeling. Bisschen geht nicht mehr. Und auch genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, genau. Immer. Und dann gibt es diesen einen unfassbar tollen Augenblick. Und den finde ich, da muss ich Martin Freeman in den Himmel loben für. Weil die Szene gucke ich mir immer noch gerne einfach so irgendwie bei YouTube an, in Dauerschleife. Mhm. Ist, wo er den Ring hat, er halt geht und er sieht schon den Ausgang. Und er hat den Ring auf, sprich Gollum kann ihn nicht sehen. Hm. Und Gollum sitzt da und guckt sich um. Ja. Und Bilbo setzt das Schwert an seinen Hals. Ja, richtig. Und dann sieht er, wie halt Gollum hat weint. Und dann hat er Mitleid. Mhm. Und dann fährt die Kamera an halt Bilbo ran. Und du siehst, wie Martin Freeman mit seinem Gesicht halt irgendwie spielt. Und du siehst richtig, wie ihm diese kleine Kreatur da irgendwie leid tut. Und dann steckt er das... Stich weg und dann geht er halt raus und das ist ja dieser wichtigste Augenblick in der gesamten Mittelerde-Geschichte, aber wenn das nicht passiert wäre, hätte Sauron am Ende gewonnen, weil dann wäre der Ring niemals im Feuer gelandet, dann wäre Gollum nämlich tot gewesen und Gandalf erklärt doch in Herr der Ringe, die Gefährten, sitzt er da und sagt, Bilbo hatte einen Augenblick des irgendwie Mitleids oder so. Genau, sowas. Die sitzen da in Moria. Genau, da genau. Erzählt er das. Und das war genau dieser Augenblick. Genau, da hast du ihn dann filmisch und der war so grandios, der hat so delivered. Mm. Und die Szene gucke ich mir immer noch unglaublich gerne an, weil die ist einfach wichtig, dass sie halt existiert. Mm. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich allein daran irgendwie denke, dass 2001 die Gefährten rauskamen und da kommt dieser Satz und du hörst diese kleine Story, dass irgendwann mal irgend so einen Augenblick gab, der war anscheinend wichtig. Mhm. Und 11 Jahre später siehst du dann diesen Augenblick. Mhm. Und ich bin immer noch dafür, guck dir mal alle drei Hobbit-Teile an, dann alle drei Herr-der-Ringe-Teile. Nachdem du 10 Stunden irgendwie geguckt hast, kommt dann dieser eine Satz von Gandalf und denkst dir, ich habe ihn gesehen, diesen Augenblick. Mhm. Und das gucke ich mir immer wieder gerne an. Auf den habe ich auch tatsächlich gewartet und irgendwie kommt es mir gefühlt fast so vor, als hätten alle oder viele im Publikum im Kino auch auf dieses Zusammentreffen nur gewartet. Ja, absolut. Nach einer Stunde Film. Ja, so erster Teil. Wobei ich aber auch sagen muss, also eigentlich alles in Goblin Town, heißt ja so. Mhm. Das fand ich eigentlich alles gut. Ja, fand alles ich auch durch die Bank. Das war alles absolut in Ordnung. Genau, man kann ja mal so die verschiedenen Settings. Ich fand, Radagast hätte nicht sein müssen. Fand ich auch. Was heißt, hätte nicht sein müssen? Ich fand, er war einfach ein bisschen drüber. Genau. Ich fand, er war ein bisschen drüber. Genau. Aber ansonsten, Ja. War schon okay. Ich freue mich, ich habe mich auch damals gefreut, über jede einzelne Nebengeschichte, die überhaupt in diesem Universum stattfindet. Weil es einfach war, okay, ich habe weitere 10 Minuten in dieser Welt. Also ich habe mich immer gefreut und fand es auch immer faszinierend, damals dann schon zu wissen, es gibt eigentlich neben Gandalf und Saruman noch 3 weitere Zauberer, aber schade, die werden nie weiter erwähnt und so weiter. Ja. Da habe ich mich unglaublich gefreut, als herauskam, Radagast tauchte auch dran vor. Definitiv. Du hast halt Radagast, du hast dann die ganze Flucht vor den Wagen und dann Bruchtal. Mhm. Du hast Bruchtal, ganz kurz, hat mich, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ja, ich auch. Wie die da mit Elrond stehen, und das war so schlecht auf, weiß ich nicht, auf was war denn das getrimmt? Ich weiß nicht, wie die dann da im Mondschein stehen, und ihr habt das Glück, es ist genau der Tag nach 3000 Jahren, wo der Mond so scheint, dass wir diese, das ist halt so ein Buch, ne? Tafel lesen können. Ja, ist es so? Ja, es ist so. Ja, okay. Es ist ein Kinderbuch, das darf man nicht vergessen. Ja, genau. Und dann kann man jetzt natürlich irgendwie diskutieren, okay, wenn ihr aus dem Hobbit ein 3-teiliges Epos macht mit einer fetten Schlacht am Ende, vielleicht solltet ihr dann auch überlegen, Kinderbuchelemente, wie sowas einfach abzuändern zu irgendwas anderem. Ja, genau. Aber dann hast du wieder die unglaublich riesigen Fans, die sagen, wieso habt ihr das denn nicht gemacht? Ihr hättet es doch einfach übernehmen können. Und dann haten wieder 50% und 50% lieben es. Also ich habe halt, als ich den Hobbit gesehen habe, oder meine Erwartungshaltung war wahrscheinlich doch schon eher, dass es Herr der Ringe-artiger ist, also erwachsener. Deswegen war ich erstmal ziemlich ernüchtert, als ich dann den zweiten Teil gesehen habe. Den dritten, und daran kann man es wahrscheinlich festmachen, weil, okay, wir wissen beide und unsere Zuhörer, die es gehört haben, auch, was für ein Herr der Ringe-Fan ich bin. Ja. So, und ich habe mir den dritten Teil nicht mal im Kino angesehen. Nee. Und das sagt ja irgendwie was aus, ne? Ja, absolut. Dass da was schiefgelaufen ist. Ich habe den erst 1,5 Jahre später irgendwann auf Blu-ray gesehen. Hast du bereut? Nein. Okay. Und erst als ich die Filme dann, glaube ich, alle, das zweite, vielleicht habe ich den ersten auch 3-mal gesehen, gesehen habe, habe ich die so ein bisschen lieben gelernt, zumindest so in bestimmten Szenen. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich muss das Ganze tatsächlich mehr als Märchen auffassen, was es ja auch ist. Natürlich. Und dann passt das meiste auch wieder irgendwie, wie wir schon gesagt haben. Ja. Dann kann ich über solche Szenen auch. Das ist es nämlich. Ich glaube, das ist es nämlich. Ich glaube, wenn man wirklich die ganze Hobbit-Trilogie einfach als ein Kindermärchen ansieht, mit kleinen erwachsenen Elementen, sind die Filme, glaube ich, sofort besser. Ja, einfach, wenn man sie nur so sieht. Und ich glaube, bin ich so heftig der Meinung von, ich glaube, wenn es Herr der Ringe nicht gegeben hätte, es hätte erst genau diese Filme gegeben, genau jetzt, dann hätten wir alle, wir hätten die nicht so großartig gefunden, wie wir Herr der Ringe großartig finden, aber wir hätten alle gesagt, Mann, das waren gute Filme. Ja. Stimmt. Was ich noch mochte, war die Szene mit den Trollen. Die mochte ich noch. Ja, die war wirklich gut. Ja, war wirklich gut. Vor allem war das ja, weil da auch ja das erste Mal kämpfen waren. Wo ich glaube Killy oder Philly, ich weiß nicht, ist eh alles dasselbe. Denn da schießen und sagt, drop him. Und dann chargen die ganzen Zwerge raus und brüllen. Und dann fängt das erste Mal dieses geniale Misty Mountains Thema an halt. Obwohl, nee, das zweite Mal, davor kommt es auch schon einmal. The World is Ahead. Soundtrack, Titel Nummer 8. Danach schlagen. Einer Minute und 24 Sekunden fängt das Thema an. Der Soundtrack hat mich dennoch insgesamt enttäuscht. Ich weiß nicht, was da mit Howard Shore los war. Über 3 Filme, weil es gibt nur dieses eine Thema, was hier und da wieder auftaucht. Nur im ersten Teil ist. Oder so. Nie wieder. Danach ist es eigentlich, ich weiß nicht, noch Geplänkel oder so eine Variation von dem Herr der Ringe. Nee. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich ihn hinterher nochmal. Also ich bin der Meinung, dass Soundtrack von Herr der Ringe 1 bis 3 ist das Beste, was ich filmmusikmäßig jemals gehört habe. Es kommt so gut wie gar nichts ran. Also ich bin sehr großer Ennio Morricone-Fan, ein sehr großer. Darüber konnte ich auch 5 Stunden lang reden. Und ich bin ein riesiger Filmmusik-Fan. Also ich habe, ich höre am Tag locker 2 Stunden instrumentale, orchestrale Filmmusik mindestens. Wirklich. Aber das, was Howard Shore da hinbekommen hat, ja, ist so einzigartig und großartig, weil es gibt so viele Themen, hm, und jedes Thema ist so phänomenal. Ja. Es gibt das Isengard-Thema, ja, das Mordor-Thema, das Rohan-Thema, das Gondor-Thema, das Elben-Thema, ja, es gibt, ja, und es gibt das Auenland-Thema, es gibt das Gefährten-Thema, ja, es gibt wirklich, es ist so viel. Und man muss sich jetzt überlegen, alle diese Szenen, die wir letzte Mal aufgeführt haben, wo wir gesagt haben, die bereiten uns eine Gänsehaut und das sind die, hm, besten Szenen überhaupt, die hängen alle mit einem, ja, dieser Themen zusammen. Ja, hätte es die nicht gegeben, dann wäre es auch nicht so epochal und monumental, ja, gewesen. Krieg jetzt Rohan-Thema, Gänsehaut. Ja. Die Elben tauchen auf, man hört dieses, die kommen bei Helms Klamm an. Geil. Gänsehaut. Und es liegt wirklich an der Musik, es liegt am Soundtrack. Und der hat gefehlt im Hobbit. Der hätte noch, also ich finde, dass das müsste die Mountains-Thema. Ja. Sehr, sehr gut war. Genau. Das fand ich wirklich, das hat mich den ganzen ersten Film immer irgendwie getragen. Es kommt ja auch 20 Mal im, mhm, Film. Und was ich eigentlich schade finde, weil ich dachte eigentlich, nachdem der erste Film raus war, okay, das ist das neue Gefährtenthema. Mhm. Und das ist das Thema, wenn immer irgendwie die Zwerge mutig sind, kämpfen und keine Ahnung was. Und deswegen dachte ich, geil, zwischen den nächsten Teil immer mal wieder kommen. Mhm. Und wenn die letzte Schlacht kommt und wenn sie rauslaufen, dann kommt es, aber es kam nie mehr. Ja. Es war wirklich einfach nur der erste Film das Thema. Ja. Es gibt gute Elemente, aber die gehen nicht so ins Ohr. Mm. Es gibt zum Beispiel ist das Smaug-Thema sehr interessant, weil er das so irgendwie, er hat das so asiatisch auch gehört mit so einem Gong und so weiter und so fort. Das ist halt, es geht nicht so ins Ohr. Mm. Mit meilenweitem Abstand nicht so. Mm. Aber es ist sehr, sehr interessant. Man kann sich es ein- bis zweimal anhören. Ja. Und das Seestadt-Thema ist tatsächlich relativ gut. Ja, das kann sogar sein, ja. Aber das ist ja der zweite Teil Gedöns. Aber im ersten ist es halt nur dieses Misty Mountains Thema. Klar, da kommt das Auenland-Thema auch wieder vor am Anfang. Das Hochtal-Thema kommt auch wieder vor und so weiter. Aber das sind ja alle Sachen, die man halt kennt. Ne? Genau. Aber ich hoffe, wir sind tatsächlich am Ende des ersten Teils angelangt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch viel darüber sagen kann. Der endet dort, wo sie auf diese... Auf dieser Bergspitze sind. Genau, und hochklettern in die Bäume und so. Genau. Und dann die Wölfe vertreiben. Mhm.